Der Führerbunker. Am Ende des Vorbunker-Mittelgangs befanden sich weitere schwere Stahltüren, die als gasdichte Schleusen dienten. Davor würde bald ein Kamerad aus dem Begleitkommando Posten an einem kleinen Tischchen beziehen, als letzter Wachmann vor dem Übergang in die unterirdische Zufluchtsstätte des Führers. Grätz lief voran. Noch ein paar Treppen hinunter und endlich standen wir im Tiefbunker, der Bunkerwohnung Hitlers. Mit dem Bau des Führerbunkers hatte man viel zu spät begonnen, er war noch nicht fertig, vor allem nicht richtig durchgetrocknet. Wegen verbliebener Feuchtigkeit im Boden und in den Wänden müffelte es. Die ausführende Baufirma, die RG Hochtief AG, musste irgendwann improvisieren. Da der Bunker weit unter dem Grundwasserspiegel in einer Art Betonwanne lag, musste laufend Sickerwasser abgepumpt werden. Ich sah mich um, kniff die Augen dabei leicht zusammen, da ich mich nur langsam an das grelle Licht gewöhnen konnte, das die nackten Glühbirnen an die ebenso nackten Betonwände und diese wieder zurückwarfen. Wie winzig alles war, wie trist, unfertig, unwürdig. Im Mittelgang stehend erklärte mir der Posttechniker die Aufteilung der Räume. Zellen wie im Vorbunker waren es, mehr nicht. Der Mittelgang hatte insgesamt nur eine Länge von etwa 15 Metern und war durch eine Betonwand mit Tür in zwei Hälften geteilt. An der linken Wand im hinteren Teil standen mit Feuerschutzausrüstung bestückte Schränke, an der gegenüberliegenden Wand gab es einen länglichen schmalen Tisch mit Sesseln. Ganz am Ende befand sich eine weitere Querwand. Dahinter lag der zum Garten der Reichskanzlei führende Notausgang. Zudem hatte man einen Raum für den RSD vorgesehen, in dessen rückwärtigen Teil bald die Hunde, Schäferhündin Blondie, hatte einige Welpen geworfen, einzogen. Im ersten Raum rechts vom Mittelgang arbeitete Cheftechniker Johannes Henschel an seinen Apparaten und Anlagen, die alles mit der benötigten Energie versorgten. Ich kannte Henschel schon lange. Seit 1933 arbeitete er in der Reichskanzlei, in der er auch eine Vierzimmerwohnung hatte. Am Bau des Führerbunkers war er maßgeblich beteiligt gewesen und jetzt für die technischen Anlagen im Maschinenraum verantwortlich. Hannes, wie ich ihn rief, kannte die gesamte Technik aus dem FF. In dem Maschinenraum stand direkt an der Tür ein Diesel-Notstrom-Aggregat, daneben verschiedene Pumpen, die unter anderem das unter der Reichskanzlei befindliche Lazarett mit Frischwasser aus einem eigens gebohrten Tiefbrunnen versorgten. 10 bis 12 Fässer Dieselöl stapelten sich neben der Klimaanlage. Diese konnte etwa 1000 Stunden gefahren werden und war in der Lage, möglicherweise mit angesaugte Kampfstoffe zu absorbieren. Allerdings herrschte einmal helle Aufregung, als man später während einer Lagebesprechung plötzlich eine Art beißenden Brandgeruch wahrnahm und die Anlage sofort abgeschaltet werden musste. Es stellte sich heraus, dass Görings Wagen genau unterhalb einer solchen Ansaugleitung geparkt und der Generator des mit Holzvergasung betriebenen Fahrzeugs Gase und Dämpfe produziert hatte, die das Ansaugsystem nach innen beförderte. Während der letzten Tage im Bunker mischten sich die Abgase der technischen Anlagen mit einer Art Turnhallen-Mief. Es stank ziemlich da unten. Gegenüber dem Technikraum auf der linken Seite befand sich die sogenannte Nasszelle, das war ein Waschraum mit Toiletten und gleich an Henschels Technik angrenzend mein Raum, die Telefonzentrale. Statt der schönen Telefonvermittlung von oben, nun also diese Zelle. Die Telefonanlage im Tiefbunker war mir unbekannt. Sofort sah ich Steckverbindungen. Ich seufzte. Vorbei war die Zeit mit der modernen Siemens-Anlage und ihren vielen bunten Knöpfen. Jetzt also wieder Stecker und Stöpsel. Der schmale Klappenschrank an der Wand hatte gerade mal die Ausmaße eines Stiefelkartons. Keine Ahnung, auf wessen Mist diese armselige Ausstattung gewachsen war. Das hätte die Telefonanlage einer kleinen Pension sein können, aber doch nicht die des Führerbunkers der Reichskanzlei. Ganz offensichtlich hatte niemand damit gerechnet, dass die Telefonzentrale hier unter der Erde einmal zur wichtigsten Nachrichtenschaltstelle werden könnte. Von der Hauptstelle in der neuen Reichskanzlei in die Führerbunker-Telefonzentrale weitervermittelte Gespräche konnten von hier aus nur an 5 Unteranschlüsse verteilt werden. Ein Telefon befand sich in Hitlers Privaträumen, eines stand im Zimmer von Professor Morell, das gleich an die Telefonzentrale angrenzte, und weitere Geräte waren dem Diener Linge in seinem Aufenthaltsraum und der Wache zugeteilt. Ein 5. Apparat konnte im Mittelgang benutzt werden. Der Raum mit der Telefonanlage war zum Flur hin offen, also ohne Tür, Vorhang oder sonstigen Sichtschutz. Außer dem Klappenschrank befanden sich hier noch ein Fernschreiber, ein Entwerter sowie zwei Silenta-Schreibmaschinen, die extra leisen, also die von Hitlers Sekretärin benutzt wurden. Zusätzlich zu dem Stuhl vor der Verteilerbox gab es deshalb noch eine weitere Sitzgelegenheit. Einmal hier unten war dieser Raum der einzige Kontakt zur Außenwelt. Etwas von dem sehen oder hören, was draußen vor sich ging, konnte man da nicht mehr. Von der Telefonzentrale aus gelangte man in vier weitere Räume. Dieser Durchgang war mit einer Tür zu verschließen, diese stand jedoch meistens offen. Zunächst kam man von dort in einen Vorraum, links hatte man einen Tisch mit vier Stühlen platziert. Vom Vorraum aus war es möglich, geradeaus in ein weiteres Zimmer zu treten, in das Professor Morell, später Goebbels, zog. Nach rechts ging es ab in Linges Zimmer und einen etwas größeren Arzt- und Verbandsraum, in welchem die wichtigsten medizinischen Utensilien wie Instrumente und Medikamente aufbewahrt wurden. Hitlers Räumlichkeiten erreichte man vom zweiten Flur aus. Die erste Tür links führte zunächst in ein Vorzimmer. Linge hielt sich dort für Aufträge bereit, benutzte den Ort auch zum Schreiben und zum Anrichten der Speisen. Durch ihn konnte man links in einen Raum gelangen, der eigentlich als Hitlers Ankleidezimmer gedacht war, dann aber von Eva bezogen wurde. Vom Vorbereich ging es außerdem in Hitlers Arbeits- und Wohnräume. Auch diese Zimmer waren jeweils nur etwa 3,5 mal 3,2 Meter groß. In den Wohnbereich war eine Sitzgruppe mit einem Sofa und drei Sesseln gequetscht worden. Die wuchtigen Möbelstücke ließen alles noch beengter erscheinen, als es ohnehin schon war. Von diesem Trakt ging es rechts in Hitlers Schlafzimmer, in dessen hinterer Ecke das Bett stand. Über dem Nachttisch war ein Klingelknopf angebracht, mit dem er jederzeit nach Linge läuten konnte. Neben der Schlafstätte war eine Sauerstoffflasche aufgestellt worden. Besonders aufmerksam umgeschaut habe ich mich in Hitlers Räumen nicht, als ich mit Grätz zum ersten Mal dort unten war. Mir kam alles viel zu unwirklich vor. Später, nachdem Hitler die Räumlichkeiten bezogen hatte, bin ich ohnehin nicht mehr in seinen privaten Bereich hineingegangen. Auf der anderen Seite des Vorraums gelangte man über einen kleinen Flur mit schmalem Kleiderabteil in eine Nassecke mit Toilette und Dusche, danach wieder in Evas Raum. An den Decken der Räume waren auch hier einzig Schildkrötenlampen angebracht. Das gleißend helle Licht erstickte jeden Anflug von Heimeligkeit, den die aus der Führerwohnung herbeigeschafften Möbel vermitteln sollten, bereits im Keim. Es ließ alles nur noch abstoßender erscheinen. Vom mittleren Gang führte die zweite Tür links in den Kartenraum, in dem in den letzten Wochen trotz der Enge militärische Lagebesprechungen stattfanden. Der Raum war nur unwesentlich größer als die anderen Räume, etwa 4 mal 3,6 Meter. In der Mitte stand ein großer Tisch, an den Wänden waren umlaufende schmale Bänke installiert. Wurde die große Lage abgehalten, drängten sich so viele Menschen hinein, dass die Teilnehmer nur stehen konnten, um dem am Tisch sitzenden Hitler ihren Vortrag zu halten. Meistens mussten einige mit einem Platz im Türrahmen vorlieb nehmen. Manchmal wuchtete man den Tisch auch kurzerhand hinaus und die Sache wurde gleich ganz in den Mittelgang verlegt. Nach dem ersten Rundgang mit Grätz war ich unendlich froh, als wir schließlich über den Notausgang in den Garten hinaustraten. Ich sah mich um. Allerlei Gerätschaft lag herum, Schaufeln und Spaten steckten in der Erde. Es wurde weiterhin am Bunker gearbeitet. Ein Beobachtungsturm befand sich noch mitten im Bau. Anschließend sah ich hinauf in die Wolken. Frische Luft, Tageslicht. Ich begann zu ahnen, was es bedeutete, dies über einen längeren Zeitraum entbehren zu müssen, und ich ahnte ebenfalls, dass für mich eine solche Zeit anbrechen sollte.